Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Elfriede Jelinek. Gnadenlos kritisierte die österreichische Schriftstellerin, wie ihre Landsleute die eigene faschistische Vergangenheit verdrängt haben. Als Nestbeschmutzerin hat man sie deshalb beschimpft. 2004 erhielt Jelinek den Literaturnobelpreis. Die Wirklichkeit kommt gut ausgebacken, allerdings fix und fertig aus der Bildröhre, in welcher sie schön langsam knusprig braun geworden ist. Dieses Zitat aus ihrem Opus Magnum, aus dem 1995 erschienenen Roman »Die Kinder der Toten«, ist in der Tat so etwas wie die Quintessenz von Elfriede Jelineks Schreiben. Allerdings führte Iris Radisch, Kritikerin der Wochenzeitung Die Zeit, dieses Zitat nicht an, um Jelineks Poetik zu erklären, sondern um die Verleihung des Literaturnobelpreises 2004 an die österreichische Schriftstellerin, Jahrgang 1946, zu kritisieren. Als Heilige der menschlichen Schlachthöfe verspottet Radisch die Geehrte und konstatiert: Ihre Bücher sind leer und wollen es sein. Leer an Erfahrung, leer an Gefühlen, leer an Poesie. Es gibt in ihnen keinen Himmel, keine Liebe, keine Gedanken, keine Farben, keine Töne, keinen Geruch, kein Licht, keine irdische und keine überirdische Welt. Es gibt nur eine einzige Materie und von dieser wie zum Ersatz unerschöpflich viel. Müll. Menschenmüll, Naturmüll, Beziehungsmüll, Liebesmüll, Familienmüll, Medienmüll, Sprachmüll. Jelinek, so Radischs Urteil, sei darum auch keine nobelpreiswürdige Schriftstellerin vom internationalen Rang einer Selma Lagerlöf oder eines Thomas Mann. Sie sei vielmehr eine große Regionalschriftstellerin, die sich mit Leidenschaft unablässig auf immer wieder gleiche Weise an ihrem Heimatland Österreich abarbeite, an der verdrängten und verleugneten Schuld der Österreicher im Nationalsozialismus und an den rechten Umtrieben der Gegenwart. Moralisch ein Volltreffer, ästhetisch eine Kapitulation, literarisch letzten Endes provinziell. Dass das Komitee der Königlichen Schwedischen Akademie der Wissenschaften Elfriede Jelinek den Nobelpreis für Literatur zuerkannte, war für Iris Radisch wie für weite Teile des deutschsprachigen Feuilletons ein Schock. Ob Peter Handke, Joyce Carol Oates, Philip Roth, viele große Erzähler und Erzählerinnen galten als Favoriten. Niemand hatte mit Jelinek gerechnet. Und für die Geehrte selber, will man ihrer Aussage glauben, war der Preis sogar regelrecht traumatisch. Am schlimmsten wog dabei für Jelinek jedoch der Vorwurf der leeren Literatur, wie sie 2004 in einem Interview sagte. Ich habe ja nichts dagegen, wenn einer Geschichten erzählt. Ich lese ja selbst gerne Krimis. Aber daneben kann es doch anderes geben. Man will heute wieder realistische, saftige Erzählungen haben. Jemand, der wie ich mit der Sprache arbeitet und die privaten Dinge wie ein Arzt auf ihre Symptomatik abklopft oder wie ein Pantoffeltierchen die Realität abflimmert, um auf witzige Art die sozialen Klischees zu entlarven, den lässt man nicht gelten. Der wird vernichtet. In ihrer Kritik hatte Iris Radisch auch die Wurzel des ganzen Übels von Jelineks leerer Literatur ausgemacht. Sie lebt vor dem Fernseher. Könnte den mal einer ausstellen? Damit hatte die Kritikerin zwar tatsächlich einen zentralen Punkt getroffen, aber sich zugleich selber das Armutszeugnis der Unkenntnis von Jelineks Werk ausgestellt. Wenn es etwas gibt, an dem Jelinek sich genauso leidenschaftlich wie an ihrer österreichischen Heimat abarbeitet, dann ist es schließlich das Fernsehen und die ideologische Rolle, die es für die Gesellschaft und für jeden Einzelnen spielt. Frau Radisch kennt mich nicht. Ich kenne sie auch nicht. Aber natürlich bezieht sie ihre Weltsicht auch aus dem Fernsehen. Nur weiß sie es nicht, das ist der Unterschied. Wenn sie vor der Kamera ihre schönen Beine übereinander schlägt, dann macht sie das, weil sie es in einem Film so gesehen hat. Es gibt ja nichts Authentisches. Was wir heute für die Wirklichkeit halten, ist eine Fernsehwirklichkeit. Darüber schreibe ich. Elfriede Jelinek ist eine faszinierende Schriftstellerin insofern, als sie sozusagen ein politisches Programm in ihrer Literatur verwirklicht, eine engagierte Literatur, die durchaus auch in der heutigen Öffentlichkeit noch ankommt und diskutiert wird. Simon Eberhard, Schweizer Literaturwissenschaftler, forscht zu Elfriede Jelinek und zur Auslöschung des Ichs. Über den Selbstmord im Werk von Jelinek im Vergleich zum Selbstmord im Werk von Heinrich von Kleist hat er seine Doktorarbeit geschrieben. 1970 hat sie einen Essay geschrieben mit dem Titel »Die endlose Unschuldigkeit«. Ihre frühen Prosatexte, Romane und Hörspiele aus dieser Zeit, aus den 1970er Jahren, tritt mit dem Anspruch an, ihre Leserschaft ein Stück weit aufzuklären. Ein Bewusstsein zu vermitteln für die versteckten Ideologien in massenmedialen Produkten wie Jugendzeitschriften, Heftchen, Romane, Fernsehserien und so weiter. Fernsehen macht die Welt kleiner. Es bringt die Umwelt zu ihnen ins Haus. Sie werden aufgenommen in die große Familie Menschen. Ein äußerst wichtiger Punkt. Sie werden aus ihrer Isolation geholt und gehören dazu. Als Teil einer undeutlichen, undefinierten, aber genau strukturalisierten und beherrschten Großfamilie. Ihre theoretischen Überlegungen, ihr poetisches Programm entwickelte Jelinek vor allem in Auseinandersetzung mit dem französischen Literaturtheoretiker Roland Barthes und dessen Theorie der Trivialmythen, die in kapitalistischen Gesellschaften den Alltag durchziehen. 1972 setzte die Mitzwanzigerin diese Überlegungen schließlich in ihrem ersten Roman »Michael«, ein Jugendbuch für die Infantilgesellschaft, in Literatur um. TV ist nicht Wirklichkeit. Natürlich nicht. Aber Fernsehen ist der Wirklichkeit sehr ähnlich. Eben geht ein Mädchen über den Bildschirm, das Ingrid sehr ähnlich sieht. Onkel Hans und Tante Grete brüllen wie am Spieß und winken. Sie steigen sogar auf die Sofalehnen. Aber das Mädchen dreht sich nicht einmal um. »Na warte«, sagen Onkel Hans und Tante Grete. Sie drohen mit den Fäusten. Sie debattieren noch stundenlang darüber. Kaum ist die Nichte im Fernsehen, ist sie auch schon hochnäsig. Tante Grete hat Schaum vorm Mund. Gott sei Dank wird die Blöde ganz im Laufe des Films von ihrem Herrn Chef entlassen. Recht geschieht ihr.« Der Roman ist nach einem 1929 erschienenen Roman des späteren NS-Propagandaministers Josef Goebbels benannt. Er ist ebenfalls Michael betitelt. Jelineks Roman ist unterschwellig durchzogen von Gewalt, die jeden Moment unvermittelt unter der Oberfläche der schönen, bunten, wahren Welt des Fernsehens und des Konsums hervorbrechen kann. Simon Eberhard? Genau das versucht Jelinek in ihrer Literatur zu dekonstruieren. Jelinek übernimmt also diese marxistische Ideologiekritik und zitiert aus diesen Massenmedien einzelne Sätze, um sie dann im nächsten Satz oder manchmal auch im selben Satz noch kritisch zu wenden. Wenn beispielsweise die Fernsehserie Flipper rauf und runter zitiert wird und dann diese Flipper-Figur, die sozusagen eigentlich ein niedliches Haustierchen ist, als Delfin sozusagen plötzlich physisch ganz bösartig traktiert wird, der wird geschlagen, dem wird das Atemloch verstopft aus lauter Lustigkeit. Das zeigt, wie der Fernseher, der allabendlich dazu einlädt, seiner schlechten Wirklichkeit zu entfliehen und in eine Fantasiewelt einzutauchen, wie dieser Fernseher für Jelinek ein Beispielmedium für politische Unterdrückung ist. Seit meine Mami tot ist, hat mich keiner mehr richtig lieb. Bah, du Ferkel, hör auf, deinen Bruder anzuspucken. Schau, Vati, Flipper hat Jeff 3 Zehen abgebissen. Jeff hat ihn geneckt. Hier spricht Flipper. Die Sonne sticht und keiner hält meine Haut feucht. In mir stecken einige Messer und Harpunen. Die haben mich sehr gequält. Bad, du bindest Vatis Füße an den Bootssteg. Ich befestige seine Hände am Boot. Wird ein Spaß, wenn wir dann Gas geben. Unter der fröhlichen Oberfläche der zur Schau gestellten guten Laune lauern Gewalt, Leid und Verzweiflung. Das erfahren in Jelineks Frühwerk vor allem die Kinder, die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen besonders stark, wie Simon Eberhard erklärt. Lehrlinge und Gymnasiasten sind für Jelinek die primären Anschauungsobjekte, an welchen sie zeigen kann, wie sozusagen die Sozialisation in eine kapitalistische, sexistische und autoritätsgläubige Welt funktioniert. Diese Heranwachsenden sind Unterworfene eines Systems und sie werden recht gewaltsam in dieses System hereingepresst. Und das wird in diesen frühen Romanen von Jelinek mit einer Lust auch ausgekostet, diese Gewaltförmigkeit von Sozialisation explizit zu machen und zu überzeichnen. Patricia ist schön. Herr Köster, Tommy, Fisch, Inge Meise, Porter Rix etc. sind alle schön. Jeder auf seine Weise. Gerda ist hässlich. Auch Ingrid ist hässlich. Es gibt noch viel mehr hässliche Angestellte und Lehrlinge. Das Fernsehen tut den Menschen Gewalt an. Körperlich wie seelisch. Es deformiert sie, richtet sie zu, macht sie gefügig, damit sie brav zur Arbeit gehen und fleißig konsumieren. Kleidung, Autos, Häuser, Partner. Das Über-Ich ist heute die Massenkommunikation, vor allem das Fernsehen. Je gewalttätiger und patriarchaler es ist, desto neurotischer die Öffentlichkeit. Durch TV werden Sie, gnädige Frau, und Sie, meine Herren, beeinflusst. Die Frühphase von Jelineks Werk ist geprägt von ihrer Auseinandersetzung mit Marxismus und Feminismus. Von 1974 bis 1991 war Jelinek dann auch Mitglied der Kommunistischen Partei Österreichs. Stehen in den 1970er und 80er Jahren die Bilder und Phrasen der Kulturindustrie im Fokus ihrer Romane und Hörspiele, so verschiebt sich im Laufe der Jahre Jelineks Interesse immer mehr in Richtung Theater und Sprache. 1997 veröffentlichte sie ihren zweiten bedeutenden Essay »Sinn egal, Körper zwecklos«. Darin geht es natürlich wieder um das Fernsehen. Aber nun geht es auch darum, was passiert, wenn das Fernsehen gestört wird. Und um den Unterschied zwischen Fernsehen und Theater. Das meiste, das es gibt, ist naturgemäß das Fernsehen. Nur dort versammeln sich die Dinge, auf die es ankommt, ohne dass man die Gegend verlassen müsste, denn die Gegend kommt zu ihnen ins Haus. Urwälder, Wüsten, Außerirdisches. Der Herr der Welten persönlich muss uns diesen Ort aufgesperrt haben. Kein Mensch könnte ihn sich auch nur ausdenken. Und dann der Engelssturz. Bild unlesbar, Ton unhörbar schlecht. Ich nichts wie hin und ich muss die ganze Zeit über die Antenne in meiner Hand halten, damit ich überhaupt etwas sehe und höre. Ja, das Sehen und Hören, das kann ich beschwören, vergehen mir sofort, wenn ich die Antenne wieder loslasse. Sie verstehen es jetzt? Gut, dann vergessen Sie es wieder. Denn ich sage es jetzt mit komplett anderen Worten, damit Sie sehen, was das Theater ist. Dort ist es nämlich genauso oder auch nur so ähnlich. Doch es ist Ihnen egal. Die Schauspieler erzeugen die Bühne. Und wo Sie sind, dort ist auch jene. Schön festhalten den Draht zum Schöpfer, durch den das alles hindurchfließt. Was Jelinek ab den 1990er Jahren zunehmend am Theater und der Arbeit mit Schauspielern fasziniert, ist die Möglichkeit, die sie als Autorin hat, mit den Schauspielern, die ihre Texte sprechen, gegen die Macht der Sprache und die Machtverhältnisse anzusprechen. Das Schreiben für Schauspieler gibt ihr die Möglichkeit, mit deren Hilfe auf der Bühne eine Art Exorzismus der ideologiedurchtränkten Sprache und Wirklichkeit vorzunehmen. Die Zeugen meiner Anklage gegen Gott und Goethe, mein Land, die Regierung, die Zeitungen und die Zeit solo sind die jeweiligen Figuren, jedoch ohne sie darzustellen und ohne sie sein zu wollen, weil sie sie ja schon sind. Also nicht im Sinn einer platten Identifikation mit einem Etwas, sondern im Sinn eines Sinns von etwas. Die Schauspieler sollen bei Jelinek nicht spielen. Sie sollen einfach sein, was sie eh schon sind, so wie alle anderen Menschen auch, von Sprache durchdrungene und zugerichtete, sprechende Geschöpfe. Die Schauspieler sind das Sprechen. Sie sprechen nicht. Genau, so lese ich Jelineks Stücke. Ihr Anliegen ist es, zu zeigen, dass unser Erleben und Wahrnehmen, ja unser gesamter Welt- und Selbstbezug immer schon von Sprache unterwandert ist, Sprachschablonen, Floskeln und so weiter, dass unser Erleben, so authentisch es uns auch vorkommen mag, immer schon vorgebildet ist in Sprachschablonen. Es gibt, glaube ich, fast kein Wort, das so zuverlässig in Jelineks Texten vorkommt wie ich. Und dieses Wort Ich, weil es eben vorgibt, den Bezug zwischen psychischer Wirklichkeit und äußerer Wirklichkeit zu leisten, wird von Jelinek ausgehöhlt und unterhöhlt. Das ist sozusagen ihre Strategie, zu demonstrieren, dass Sprache vor unserer Subjektivität besteht. Sowohl in ihrer ersten ideologiekritischen Phase, vor allem der 1970er Jahre, als auch in der zweiten Phase der sprachkritischen Theaterstücke der 1980er und 1990er Jahre, ist neben der Kulturindustrie immer auch der Nationalsozialismus ein Bezugspunkt ihrer Kritik. In einem Interview erklärte die Schriftstellerin den Hass als Motor für ihr Schreiben so: Am Schreibtisch führe ich Krieg gegen die Menschen, die es sich in der Normalität, um die ich sie beneide, bequem gemacht haben und das Leben genießen können. Ich bin da im Grunde ganz totalitär. Ich sage, dass nachdem wir die Nazis hier gehaust haben, niemand das Recht hat, ruhig und glücklich zu leben. Elfriede Jelinek ist radikal und schonungslos. Gegen andere, aber auch gegen sich selbst. Immer wieder benennt sie Dinge in einer Drastik und Deutlichkeit, die andere noch nicht einmal zu denken wagen. Damit macht sie sich wenig Freunde. Dass für Jelineks Schaffen das Thema Nationalsozialismus so zentral ist, hat durchaus auch biografische Gründe. 49 Verwandte ihres tschechisch-jüdischen Vaters Friedrich Jelinek wurden im Holocaust ermordet. Ihr Vater selber überlebte, weil er Chemiker war und in der österreichischen Rüstungsindustrie als akademischer Zwangsarbeiter gebraucht wurde. Immer wieder greift sie die verdrängte und verleugnete Verstrickung österreichischer Honoratioren in den Nationalsozialismus öffentlich an. Zugleich setzt sie beispielsweise in ihrem Roman »Die Kinder der Toten« von 1995 den Opfern der Nazis ein Denkmal und engagiert sich unablässig für Minderheiten, Flüchtlinge und Asylbewerber. Dies brachte Jelinek schließlich auch den Ruf der Opferanwältin ein, neben den Attributen Nestbeschmutzerin und Skandalnudel. Die öffentlichen Debatten um ihre Person, denen sie selber mit ihren Aussagen, Aktionen und Werken immer wieder Nahrung gegeben hatte, und ihre eigene Rolle in diesem Medienspektakel macht Jelinek schließlich selbst zum Thema ihrer Arbeit. So treten beispielsweise in ihrem Drama ein Sportstück, ein Opfer und eine Frau, die die Autorin sein könnte, gegeneinander an. Autorin, ich sehe, dass Sie sich wieder einmal angemaßt haben, für mich zu sprechen. Sie wollen ja nur berühmt werden. Sie sind ja immer so für die Opfer. Ich allein bin die Erfinderin der Opferfürsorge. Damit die Geschichte endlich auf mich aufmerksam wird und tut, was ich ihr sage. Ich bin von meiner eigenen Erfindung dermaßen fasziniert, dass ich über nichts anderes mehr sprechen kann. Ich habe da nun diese Opferbombe erfunden. Übrigens die einzige Waffe, die je von einer Frau erfunden wurde, und löse damit weiter jede Menge Spott aus, weil ich diese Bombe nicht und nicht in ein vernünftiges Ziel lenken kann. In Ein Sportstück von 1998 tritt auch eine Figur mit dem Namen Elfi Elektra auf, was als Selbstzitat der Autorin gelesen wurde. Schon 1994 in der Inszenierung des Jelinek-Stückes »Raststätte oder Sie machen's alle«, dessen Uraufführung am Burgtheater in Wien abgesagt worden war und das darum am Schauspielhaus Hamburg Premiere hatte, hatte Regisseur Frank Castorf eine als Elfriede Jelinek verkleidete Sexpuppe auf die Bühne gebracht. Seitdem macht Jelinek sich und ihre öffentliche Wahrnehmung immer mehr zum Thema ihrer Arbeiten. Autorin und Werk werden zunehmend ein und dasselbe. Die Schriftstellerin wird ganz zu Sprache, zu der Sprache, die der Schriftstellerin ohnehin vorausgeht. So thematisiert Jelinek es auch 2004 in ihrer Nobelpreisrede »Im Abseits«. Sie schickte diese als Videobotschaft nach Stockholm, da sie aus psychischen Gründen nicht in der Lage war, den Preis persönlich entgegenzunehmen. Sie ruft mich an, die Sprache. Das kann heute jeder, denn er hat seine Sprache in einem kleinen Gerät immer bei sich, damit er sprechen kann. Wozu hätte er es denn gelernt? Sie ruft mich also dort, wo ich in der Falle stecke und schreie und strample. Aber nein, es stimmt nicht. Nicht meine Sprache ruft. Die ist ja ebenfalls weg. Meine Sprache ist mir weggeblieben. Sie muss daher anrufen. Sie schreit mir ins Ohr, egal aus welchem Gerät, einem Speicher oder einem Handy, einem Zellentelefon. Von dort brüllt sie mir ins Ohr, dass es keinen Sinn hat, etwas auszusprechen, Das tut sie schon selber. Ich soll einfach sagen, was sie mir vorsagt. Literaturwissenschaftler und Jelinek-Forscher Simon Eberhardt. Die späteren Texte, ich würde sagen, seit ihrem Nobelpreis 2004, sind als Theatertexte überhaupt gar nicht mehr erkenntlich. Das sind Textblöcke, die fangen irgendwo an, die hören irgendwo auf, die haben keine Dramaturgie, die haben keine Figurenbezeichnungen mehr, die haben oft einen ganz kurzen, aber auch etwas krausen Nebentext in der Form einer Regieanweisung und die lautet dann meistens, machen Sie, was Sie wollen. Das ist sozusagen die Radikalisierung in formaler Hinsicht. In politischer Hinsicht gibt es vielleicht insofern eine Radikalisierung der späteren Texte, als Jelinek komplett darauf verzichtet, ihre Position außerhalb ihrer Literatur überhaupt noch zu kommentieren oder zu vertreten. Sie wird selbst sozusagen zu einer Größe innerhalb ihrer Texte. Das ist eben auch ein Teil dieses Ich-Bezugs. Jelinek selbst geht sozusagen komplett in ihr eigenes Werk ein. Das Verschwinden der Autorin im Text geht einher mit einem Rückzug der Autorin vom Buchmarkt. 2008-2009 schrieb Jelinek ihr rund 1000-seitiges Werk Neid, Privatroman, komplett im Internet und veröffentlichte es dort zugleich kostenlos, ohne dass ein Lektor den Text redigierte oder ein Literaturkritiker ihn rezensierte. Das völlige Verschwinden in der Bedeutungslosigkeit des Netzes wurde Jelinek dafür prophezeit. Dabei erwies sich diese Veröffentlichungsstrategie geradezu als der Befreiungsschlag, nach dem sie sich schon so lange gesehnt hatte. Er festigt ihren Ruf als unabhängige Künstlerin weiter. Im Zusammenhang mit der Schreiberfahrung ihres Privatromans Neid äußert Jelinek denn auch ihre Erkenntnis: Leider gibt es gar kein Ich. Was Jelinek als Ahnung und als Motor ihres Schreibens seit ihren frühesten Anfängen Ende der 1960er Jahre beschäftigt hatte, die Unmöglichkeit, in einer kapitalistischen Konsumgesellschaft ein authentisches Ich zu entwickeln, wandelt sich im Laufe der Jahrzehnte zur philosophischen Erkenntnis, dass es ein Ich ohnehin nicht gibt. Was für viele Menschen eine entsetzliche Vorstellung sein mag, ist für die Schriftstellerin, die von Gespenstern der Vergangenheit und Giftzwergen der Gegenwart gemartert wird, eine Erlösung. Was für ein Glück, kein Ich mehr zu haben. Das ist überhaupt das Beste daran. Sonst ist nichts dran, aber das ist das Beste. Nichts zu sein, das Ich nicht zu haben und nicht zu sein. Sie hörten Elfriede Jelinek, Ich, Ding der Unmöglichkeit von Anja Maruschat. Regie Christiane Klenz. Technik Clemens Kamp. Es sprachen Lisa Wagner, Irina Wanker, Caroline Ebner und Peter Weiß. Eine Sendung von Radio Wissen.